der Einführung zum Thema einmal, was ist NATO überhaupt? Und dann im zweiten Teil zu den Möglichkeiten und Protestformen, die man dagegen anwenden kann. Dafür haben wir eine Referentin aus Wuppertal, die Cécile. Und den kennt ihr ja alle. Danach gehen wir in die AG-Phasen. Das Programm hängt hier und drüben an der Tür. Und zwar um 13.30 Uhr sollten ja die ersten AGs anfangen. Wir gucken mal, ob wir das zeitlich schaffen. Wenn nicht, dann schieben wir das alles ein bisschen nach hinten. Und nach der Einführung sage ich dann nochmal kurz was zu den AGs und den Referenten. Ja, bitteschön. Gut, ja. Ja, wer mich nicht kennt, ich bin der Michael von der NONATO AG des Antifa-Cox. Und ich fasse mich einfach mal kurz, was die NATO ist. Die NATO ist natürlich erstmal böse, das ist hoffentlich allen klar, die hier sitzen. Es ist mittlerweile das größte Militärbündnis auf der Welt. Es umfasst 28 Staaten. Davon ist die USA der größte Geldgeber. Also der Gesamtetat von den USA umfasst die Hälfte, der Militärhaushalt der USA umfasst die Hälfte des gesamten NATO-Etats. Also das zeigt auch die Bedeutung von den USA im Gegensatz zu den anderen Staaten. Trotzdem sollte man natürlich die Rolle der EU oder und insbesondere von Deutschland dabei nicht vergessen. Da komme ich aber gleich zu. Die NATO existiert seit den 50er Jahren. Da waren es nur sehr wenige Staaten. Damals war noch Frankreich ein Teil der NATO. Das ist es bis jetzt nicht. Das ist ein assoziiertes Mitglied. Auch dazu komme ich gleich noch ganz kurz. Die NATO ist mit dem Ende des sogenannten Ostblocks in eine schwere ideologische Krise gekommen. Sie wussten erstmal nicht, wie es weitergehen sollte. Es war von Anfang an immer ein aggressives Militärbündnis gewesen, was immer nach außen gerichtet war. Also das hieß insbesondere gegen den sogenannten Ostblock, also gegen die Sowjetunion. Und indem im Prinzip die Sowjetunion in den 80er Jahren totgerüstet worden ist, einige haben das vielleicht schon mal gehört, die Pershing-Atomraketen, die dann hier in Deutschland aufgestellt worden sind und so weiter. Aber sie hätten halt danach das Problem gehabt, dass ihnen der Feind eigentlich fehlte. Das war aber für sie eigentlich nur kurzzeitig ein Problem gewesen. Ihr kennt das alles, die Kriege haben nicht aufgehört, ganz im Gegenteil. Es gibt heutzutage wesentlich mehr Kriege als in den 80er Jahren oder beziehungsweise militärische Konfrontationen, die als Kriege bezeichnet werden. Und es hat auch gar nicht lange gedauert, da hat die NATO den ersten Angriffskrieg geführt. Das war gegen das ehemalige Jugoslawien, auch mit deutscher Beteiligung. Es war auch für Deutschland der erste Angriffskrieg nach Ende des Zweiten Weltkriegs gewesen. Und das zeigt auch schon, wie es eigentlich so weiterging. Es wurden halt immer wieder lokale Kriege geführt. Ein ganz wichtiger Krieg war natürlich 1991 der sogenannte Zweite Golfkrieg gegen den Irak. Kurze Geschichte, die USA hatten Saddam Hussein erlaubt, in Kuwait einzumarschieren. Später, ein paar Wochen später, wollte man davon nichts mehr hören. Und halt dieser Einmarsch in Kuwait war dann halt das Argument gewesen, den Irak anzugreifen. Es war jedoch nicht das Ziel, Hussein wegzukriegen, weil er war halt lokal betrachtet ein sehr wichtiger Akteur in diesem Gebiet. Da wurden aber beispielsweise die kurdischen Gebiete aufgefordert, Krieg gegen Hussein weiterzuführen, mit dem Versprechen, einen eigenen kurdischen Staat zu bekommen. Ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Sie haben keinen eigenen Staat bekommen, sondern sie sind ziemlich massiv massakriert worden von Husseins Truppen mit, also die damaligen US-Alliierten haben da auch nichts gegen gemacht. Das sind so kurz die geschichtlichen Sachen, die, wie das jetzt in der Neuzeit anfing mit der NATO. Einschneidend war 1999 der Angriffskrieg gegen Jugoslawien. Das war der erste Krieg gewesen, der auch ohne eindeutiges Mandat der UNO geführt worden ist. Und da ging es dann halt auch weiter. Und gerade halt auch dieses eigenständige Eingreifen ist eigentlich mittlerweile der wichtigste Punkt bei der NATO. Ihr wisst, warum wir hier sitzen oder warum wir den Tag machen. Wir haben bald 60 Jahre NATO-Feierlichkeiten in Straßburg. Wie gesagt, da sollte das gefeiert werden, da sollte aber auch eine neue Strategie verabschiedet werden, oder beziehungsweise die wird dort auch verabschiedet werden, die unter anderem auch beinhaltet, gänzlich unabhängig von irgendwelchen internationalen Einrichtungen, also wie beispielsweise der UNO, Kriege führen zu können. Das können große Kriege sein, das können aber auch lokale Kriege sein. Beispielsweise Afghanistan ist ein lokaler Krieg, da sind zwar auch viele Armeen dran beteiligt, aber trotzdem halt eher global. Es gibt eine neue Strategie von denen, die ist auch sehr aggressiv nach außen gerichtet, insbesondere gegen China und Russland. Aber es sind halt in diesem Papier einfach Drohungen gegen sämtliche andere Staaten drin enthalten, die es wagen, gegen eine wirtschaftliche oder politische Richtung der NATO-Länder aktiv zu werden. Ne? Das sind beispielsweise natürlich, wie auch in diesem Golfkrieg ein wichtiger Punkt war, das ist halt die Energieversorgung. Also wenn beispielsweise OPEC-Länder sagen, okay, wir geben euch jetzt kein Erdöl mehr, wäre es also ein eindeutiges Argument, um Krieg zu führen. Die NATO legt das aggressiv aus und legt auch so etwas als Angriffskrieg aus. Das war beispielsweise auch so bei diesem Angriff 2001 auf das World Trade Center. Eigentlich war es ja nur ein lokales Ereignis gewesen. Also lass uns ehrlich, da sind zwei Häuser zusammengestürzt und der Pentagon ist ein bisschen angegriffen worden. Und trotzdem wurde aber so eine Aktion als feindlicher Angriff gewertet. Und damit war die Berechtigung der USA, um Krieg zu führen, beispielsweise auch später dann wieder gegen den Irak. Mit dieser neuen Strategie soll aber unter anderem auch verabschiedet werden der Atome-Erstschlag. Also die NATO nimmt sich heraus, gegen einen feindlichen Staat auch Atomwaffen einzusetzen, ohne dass es eine reale Bedrohung gibt. Das ist beispielsweise in Bezug auf den Iran nicht ganz unwichtig. So etwas könnte möglich sein, dass dann halt einfach Atomwaffen eingesetzt werden. Der weitere wichtige Punkt ist halt, dass Frankreich als vollständiges Mitglied wieder zurückkehrt in die NATO-Strukturen. Das heißt, auch die Atomwaffen von Frankreich werden auch wieder in die NATO integriert. Das führt allerdings innerhalb von Frankreich im Moment noch zu massiver Kritik, weil man gerne selbst bestimmen würde, wie man die Atomwaffen einsetzt. Und das geht jetzt nicht mehr, wenn Frankreich halt in die NATO zurückkehrte. Bei dieser ganzen NATO sollte man natürlich nicht vergessen, dass die EU auch ein wichtiger Part davon ist. Also die meisten EU-Staaten sind in der NATO drin. Die EU ist auch ein selbstständiger militärischer Akteur mittlerweile geworden. Das soll auch ausgebaut werden. Häufig wird das so als Konkurrenz zu den USA dargestellt. Das muss man sehr differenziert sehen, weil unter anderem auch die USA einfordern, dass sich die EU-Staaten mehr in Kriege involvieren oder beziehungsweise auch selbstständig lokale Kriege führen. Also beispielsweise ein Krieg wie damals in Jugoslawien, wo die USA das auch unterstützt haben. Solche Kriege sollen in Zukunft von EU-Staaten alleine geführt werden, damit die USA freie Hand haben für die größeren Sachen wie in Irak oder Afghanistan. Innerhalb dieser EU sind vor allen Dingen Deutschland und Frankreich die forcierenden Staaten, die also diese Militärpolitik sehr stark nach vorne pushen. Und da sind wir dann halt auch wieder bei diesem Gipfel. Es ist natürlich kein Zufall, dass dieser Gipfel in Kehl, Deutschland und Straßburg, Frankreich stattfindet. Wie gesagt, es sollte ein großes Fest stattfinden, ein sogenanntes 60 Jahre NATO-Friedensfest. Davon ist überhaupt keine Sprache mehr von. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, es gibt massive Einschränkungen dort, aber da kommen wir später dazu. Das andere, was natürlich wichtig ist, das ist der Protest. Und ich gebe jetzt einfach mal an die Sissi weiter. Wir wollten jetzt ein bisschen darstellen, warum oder inwiefern Proteste natürlich nicht nur bei so einer Gelegenheit wie dem NATO-Gipfel möglich sind, sondern sich Gelegenheiten im Zuge der zunehmenden Militarisierung der Gesellschaft eigentlich immer und überall bieten. Und das wollten wir anhand eines kurzen Überblicks machen, der Proteste, die es in den letzten Jahren so gab. Wir werden uns ja im Folgenden vor allem auf Bundeswehr wegtreten, aber auch die DHL-Kampagne konzentrieren. Wobei uns natürlich klar ist, dass es da noch mehr gibt, aber das sind so die Sachen, wo wir sagen, okay, die sind eigentlich auch nicht aufwendig. Was vielleicht kurz vorweg zu sagen ist, weil das den Bereich auch markiert, innerhalb dessen Proteste möglich sind, die Transformation der Bundeswehr, einmal was ihre Auslandseinsätze angeht, nämlich dass es da um vernetzte Sicherheit geht, bedeutet auch, dass nicht nur die Bundeswehr, sondern vielleicht auch die Unternehmen, wie im Fall von DHL eben Wirtschaftsunternehmen bzw. NGOs ja, im Fokus von Kritik stehen und auch stehen können, was Proteste angeht. Was die zivil-militärische Zusammenarbeit im Inland, das Gleiche im Inland angeht, bedeutet das das Gleiche. Da die Bundeswehr vermehrt Akzeptanzprobleme hat und ein Problem damit hat, den Nachwuchs überhaupt zu rekrutieren, ist das einer ihrer Schwerpunkte. Die Bundeswehr tritt zunehmend in Arbeitsämtern, in Schulen, aber auch in Unis und so weiter an. Die haben nicht nur, also diese Rekrutierungseinsätze haben nicht nur zum Ziel, neue Soldaten und Soldatinnen anzuwerben, sondern auch eine Gesellschaft kriegskompatibel zu machen. Ja, das ist einmal dann Bundeswehr wegtreten, da wird es jetzt im ersten Teil drum gehen und dann im zweiten um die DHL-Kampagne, die der Michael dann nochmal vorstellen wird. Zunächst mal zu Bundeswehr wegtreten. Der Ansatz vom Bundeswehr wegtreten ist der, zu sagen, wer die Öffentlichkeit wie die Bundeswehr sucht, der muss sie auch ertragen können. Und genau da, wo die Bundeswehr Werbung für ihre eigenen Veranstaltungen macht, müssen wir keine Werbung machen, wir werden aber präsent sein und die Bundeswehr da, wo wir sie treffen, angreifen. Die Präsenz der Bundeswehr im öffentlichen Raum, ich hatte es gerade schon gesagt, aber auch in öffentlichen Institutionen, im öffentlichen Raum sind es vor allem Stadtfeste, es sind aber auch öffentliche Kinderfeste, es sind Parks, es sind bei Militärmusikfestivals Stadtfeste und so weiter einerseits, andererseits aber auch Institutionen sowie Schulen und Arbeitsämter, in letzter Zeit auch zunehmend Universitäten. Das sind die Bereiche, in denen Aktionen von Bundeswehr wegtreten ansetzen. Die Zielsetzung der Initiative Bundeswehr wegtreten ist es demnach, die Bundeswehr eben in ihrem Streben nach mehr gesellschaftlicher Akzeptanz, da wo wir sie in ihrer Selbstinszenierung treffen können, im öffentlichen Raum eben anzugreifen. Und Bundeswehr wegtreten, wie vielleicht auch der folgende Überblick zeigen wird, ist weniger eine Initiative, in Köln schon, also da ja, kann man es so nennen, sondern eher ein Label, irgendwie, dass sich Leute auch bundesweit tatsächlich nehmen, wie man jetzt vielleicht im Überblick auch sehen wird. Angefangen hat das Label Bundeswehr wegtreten beim öffentlichen Gelöbnis zur 50-Jahr-Feier der Luftwaffe in Köln. Das fand perfiderweise vor dem Kölner Dom statt. Also der Kölner Dom oder Kardinal Meissner ist ja bekannt für seine Soldatengottesdienste beziehungsweise für die Unterstützung auch westlicher Kriegspolitiken. Dieses öffentliche Gelöbnis, das am Abend dann mit einem Zapfenstreich begangen werden sollte, wurde massiv gestört, weil schon am frühen Morgen relativ viele Leute da waren und wie es ja inzwischen auch in der Bundesrepublik, glaube ich, traditionalisiert ist, auch wenn es in den 90er Jahren ein bisschen abgeflaut war, einfach versucht haben, so laut zu sein wie möglich und ebenfalls präsent zu sein. Aber im Laufe der Vereidigung kam oder des Gelöbnisses kam es dann auch dazu, dass im Hintergrund der gelobenden Rekruten ein riesiges Transparent, was auch einfach tatsächlich von allen nicht zu übersehen war, ausgerollt wurde. Das sieht man da oben. Und es hat auch wirklich lange gedauert, Viertelstunde, 20 Minuten, bis Feldjäger überhaupt gerafft haben, wie die Leute da runterholen konnten. Das heißt, es war auch sehr effektiv. Gleichzeitig war es natürlich auch eine Möglichkeit, Bundeswehrgegnerinnen zu kriminalisieren. Das allerdings hat dann dazu geführt, dass dieser Prozess, der dann geführt wurde, eigentlich zumindest für Köln auch den Antrieb gegeben hat, okay, also die Bundeswehr entlassen wir jetzt erstmal als Militärtreiberin nicht mehr aus unseren Aktivitäten. Inzwischen regelmäßig werden die Werbeveranstaltungen der Bundeswehr in Köln, aber auch inzwischen anderswo, besucht und gestört. Das war jetzt die erste Aktion in der Richtung, die fand im Januar 2007, also ungefähr zum Prozesstermin auch statt. Was zunächst für Unmut sorgte, weil das eben vorher noch nicht der Fall war, bei den Mitarbeiterinnen der Arbeitsagentur selber war, dass die Bundeswehr auch Feldjäger, bewaffnete Feldjäger eingesetzt hat, die ja, polizeiliche Aufgaben dann übernommen haben, aber ohne überhaupt irgendein Hausrecht zu haben. Gleichzeitig wurde in dem Zuge auch bekannt, dass die Arbeitsagentur unter 25-jährige ALG-2-Empfängerinnen im Zuge von so einer U25-Maßnahme zwangsverpflichtet hatte, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Und dann war klar, das geht nicht. Im April 2007, inzwischen, also die Bundeswehr hatte ihre Werbeveranstaltung monatlich angekündigt, im April 2007 musste dann die Bundeswehr einsehen, beziehungsweise der Leiter der Kölner Arbeitsagentur, dass es so erstmal nicht weitergehen kann. Also diese zunehmenden Proteste, fand er, störten auch den ARGE-Ablauf. Und deswegen hat er die kurzerhand ausgesetzt. Und dazu sagte Peter Welters, das könnt ihr selber nachlesen, bis zur Klärung der Rahmenbedingungen zur Durchführung von zukünftigen Informationsveranstaltungen in meinem Hause habe ich die Sprechstunden der Bundeswehr, ungeachtet meiner fachlichen Meinung zur Notwendigkeit einer qualifizierten Beratung, auch in diesem Berufsfeld derzeit ausgesetzt. Und das kann ja als ein sehr kurzfristiger Erfolg auch angesehen werden. Zu Absagen kam es auch in Berlin. Im März und April 2007 sollte da die erste Rekrutierungsveranstaltung im Arbeitsamt stattfinden. Die wurde dann auch gleich, nachdem einfach nur Proteste angekündigt waren, abgesagt. Und in Rostock passierte dasselbe. Das war kurz vor dem G8-Gipfel und da war schon beachtlich, dass das ist nur zwei Tage vorher, bevor dieser Termin in Rostock angesetzt war, wurde halt angekündigt, okay, wir kommen auch. Und irgendwie dachten die Leute wohl, dass das Kräfteverhältnis nicht dementsprechend wäre, dass man das machen könnte. In Wuppertal, das ist eine andere Variante, die Bundeswehr nicht freundlich zu empfangen, gab es dann das Bundeswehr-Wegtorten. Das ist die Gruppe MG mit Geschmack, hat sich zu diesem Empfang bekannt und hat gleichzeitig aber auch zu einem bundesweiten Tortenwettbewerb aufgerufen. Hier seht ihr das Foto, also der Wettbewerbsbeitrag aus Wuppertal. Der, Oberbootsmann Heinrich, das ist der hier unten, der die Torte ins Gesicht bekommen hat, ist auch nachhaltig empört, also auch noch anderthalb Jahre nachher bei einem Stadtfest in Wuppertal und die war sehr aufgebracht und hat versucht, unter den Gegendemonstrantinnen diejenigen wiederzufinden, irgendwie die ihm die Torte ins Gesicht gehalten hat. Und er war so empört, weil er dachte, Mensch, das braucht doch keinen Polizeischutz für meine Veranstaltung. In Köln hat sich dann im Juni die Bundeswehr im Berufsinformationszentrum eingeschlossen, nachdem klar war, dass die Bundeswehrgegnerinnen einfach in der Überzahl waren. Das sind ein paar Eindrücke davon, wie so eine Protestaktion aussehen kann. Im Vorfeld hatte sich jemand gedacht, Mensch, Bundeswehr, das ist blutig. Empfangen wir sie schon am Morgen einfach mit einer geschmückten Fassade. Clowns und andere Leute versuchen Berufsinformationszentrum zu stören und gleichzeitig gab es eine kleine Parade, einen Soldaten zu Grabe zu tragen. Im Juni 2008 ergreift die Bundeswehr wieder die Flucht. Am Morgen versucht der Werbeoffizier in die Bundesagentur zu kommen, aber schon weiter weg, also empfängt ihn ein Empfangskommando und das bringt ihn erstmal mit Putzwasser in Kontakt, das sieht man hier unten auf den Bildern und gleichzeitig wird er dann ein paar Sekunden später wird er mit pinkem Mehl eingestäubt und dann ist die Ausgehuniform so ruiniert, dass er an dem Tag auch die Veranstaltung absagen musste. In Köln gab es dann auch den Versuch, die Bundeswehr-Rekrutierer zu torten. Also es war dann der Kölner Beitrag zum Wettbewerb. Das hat nicht ganz geklappt, weil die sich schon im Vorfeld in der ARGE eingeschlossen hatten und wie man sieht auch mit, also von Polizei und den Sicherheitsleuten der ARGE selber haben schützen lassen. Trotzdem konnte dann die Torte doch noch an den Mann gebracht werden, weil stattdessen dann gesagt wurde, okay, im Zuge der zivil-militärischen Zusammenarbeit sind es nicht nur Bundeswehroffiziere oder Werbeoffiziere, die eine Torte verdient haben, sondern eben auch der Leiter des Arbeitsamtes, also von der Übergabe der Torte an den Arge-Chef. Gibt es leider keine Fotos, aber die hat getroffen. So. Der nächste Themenkomplex, Bundeswehr und Schule. Die Bundeswehr macht zunehmend in Schulen Werbeauftritte mit ihrem Infotruck, aber auch mit Karrieretreffs, das kommt dann später nochmal. Hier wehren sich Schülerinnen gegen den Auftritt eines solchen Infotrucks. Das ist der Infotruck auf dem Schulhof des Goethe-Gymnasiums in Weimar. Und schon in der Nacht, da wurde der Truck da abgestellt, wurde der Truck beschmiert. Beziehungsweise ja, mit Parolen besprüht. Am Tag darauf, also der Infotruck hat den Schulhof nicht verlassen, aber es gab eine Demonstration auf dem Schulhof und viel Diskussion in den Klassen. Also selbst dann, wenn so ein Truck nicht verschwindet, lohnt es sich. Ja, vielleicht für diejenigen, die nicht mehr zur Schule gehen, trotzdem mit Schulen und dann eben mit Schülern und Schülerinnen in Kontakt zu treten und fragen, Mensch, wollt ihr euch das gefallen lassen? Am Bertolt Brecht Berufskolleg gab es im September 2007 auch eine Ankündigung des Infotrucks. Schüler und Schülerinnen haben sich dann an Bundeswehr Wegtreten gewandt und gesagt, was können wir dagegen machen. Die Absage, also für die Absage dieses Infotrucks reichte ein Schreiben von Bundeswehr Wegtreten und anderen Leuten an die Schulleitung mit dem Verweis darauf, dass ein Berufskolleg das den Namen Bertolt Brecht trägt. Also hier seht ihr das Schreiben, doch nicht im Ernst die Bundeswehr einladen könnte. Auch in Göttingen war ein Rekrutierungstrupp der Bundeswehr eingeladen und auf dem Schulhof der berufsbildenden Schulen sollte der sogar 3 Tage stationiert werden. Es kam schon im Vorfeld, aber auch am gleichen Tag zu zahlreichen Protesten. Und auch da haben offene Briefe an die Schulleitung, die sowohl von Schülerinnen, aber auch von Eltern geschickt wurden, dazu geführt, dass der Einsatz hinterher abgesagt wurde. Zunächst sah es am Morgen noch so aus, als wollten Militär und Schulleitung die 3 Tage gewaltsam durchsetzen. Es ging sehr weit, die haben tatsächlich alles abgesperrt und es gab nur einen einzigen Zugang zum Schulhof. Und auch in den umliegenden Straßen waren überall Bereitschaftspolizisten aufgebaut. Trotzdem waren die Schülerinnen hartnäckig genug und um 9:30 wurde der Einsatz des Infomobils dann abgesagt. So, das war eigentlich nochmal kurz zu antimilitaristischer Werbung und Filmvorführung. Aber ich hatte gesehen, dass ihr diese Woche den Film auch selber gezeigt habt. Deswegen sage ich da jetzt einfach nichts zu. So, Bundeswehr wegtreten, Bundeswehr und Uni ist der nächste Themenkomplex. Was in den letzten Jahren auch zu beobachten ist, dass sich die Bundeswehr zunehmend an Unis etabliert. In Kassel war eine Vorlesung von Vertretern der NATO und EADS angesetzt. Zu der kam es aber nicht. Schon in der Nacht davor wurde ein großes Transparent, das ist das erste Foto, aufgehangen, also am Turm der Universität. Und die Veranstaltung selbst wurde dann massiv gestört durch laute Zurufe, aber auch durch Lachen und deplatziertes Klatschen, also so, dass am Ende die Veranstaltung auch tatsächlich abgesagt werden musste. In der Uni Potsdam gibt es jetzt auch tatsächlich einen Masterstudiengang Military Studies. Der startet am 12. Oktober 2007. Die Beteiligten, das ist das Militärgeschichtliche Forschungsamt, und das Sozialwissenschaftliche Institut der Bundeswehr. Nicht nur wurden die Ankündigungen vorweggeschmückt, sondern die Veranstaltung auch gestört durch Teilnehmerinnen, die nicht Clowns waren, aber eben auch durch Clowns. Der Sonderforschungsbereich 700, das ist nochmal ein bisschen besonders. Es gibt dazu für die Leute, die es interessiert, auch einen Reader inzwischen, der ist über die Homepage von Bundeswehr Wegtreten abzufragen, aber auch, ich glaube, wenn man bei Wikipedia nachguckt, kommt man irgendwann auch darunter. Der Sonderforschungsbereich 700, vermeintlich zivil, angesetzt auch an der Berliner Uni, beschäftigt sich mit der Frage, das ist aus der Selbstdarstellung, wie und unter welchen Bedingungen werden Governance-Leistungen in den Bereichen Herrschaft, Sicherheit und Wohlfahrt in Räumen begrenzter Staatlichkeit erbracht und welche Probleme entstehen dabei? Jetzt kann man sich einerseits denken, was Räume begrenzter Staatlichkeit sind. Das sind also Forschungsschwerpunkte, sind Räume in der sogenannten Dritten Welt. Natürlich ist auch die Frage, wann werden auch innerhalb Deutschlands zum Beispiel bestimmte Räume als solche mit begrenzter Staatlichkeit definiert. Dabei geht es bei diesem Governance-Begriff, der dabei beim SFB 700 verwandt wird, geht es nicht um dieses klassische Good Governance, wozu man ja ohnehin das eine oder andere sagen könnte, sondern eben auch militärische Interventionen und auch eindeutig neokoloniale Entwicklungen und Strategien, die eingebracht werden können. Daran beteiligt sind die Deutsche Forschungsgemeinschaft, indem sie diesen Forschungsbereich mit 6,5 Millionen Euro finanziert hat. Neben der Uni Potsdam, das Wissenschaftszentrum Berlin, der Regierungsberatung von der Stiftung Wissenschaft und Politik, die Hertie School of Governance und das European University Institute in Florenz. Der SFB 700 ist nach dem Rüstungsindustriellen und NS-Kriegsverbrecher Alfred Krupp von Bohlen und Halbach benannt, also auch, könnte man sagen, so zumindest unsensibel. Und worum es ganz klar geht, also der Eröffner, beziehungsweise derjenige, der die Eröffnungsrede gehalten hat, ist Georg Baumgarten, Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Und er sagte ganz klar für die Länder des Südens in seiner Eröffnungsrede, dass sie im Falle der Missachtung humanitärer Grundregeln mit der gewaltsamen Intervention der Staatengemeinschaft rechnen müssten. Und darum geht es im Forschungsbereich 700. Und als der eröffnet wurde, wurde schon von vornherein die Tür zum Sonderforschungs-, die Bürotüren der verantwortlichen Forscherin mit blutigen Kissen benagelt. Das ist das erste Foto. Und dagegen protestiert in Form von Demonstrationen, Transparenten und so weiter, aber auch in den ausgelagerten Veranstaltungen. Das ist hier unten im Gewerkschaftshaus des DGB, wo Diskussionen anberaumt waren mit, Moment, mit Vertretern des Auswärtigen Amts und eben Forschern des SFB 700 wurde der Zugang zur Diskussion versperrt, eben mit der Forderung, mit Kriegsintellektuellen eben keine Diskussion zu führen. Eine andere Form, in der sich Schüler, Schülerinnen, wer auch immer, versucht, gegen die Präsenz von Bundeswehr im öffentlichen Raum zu wehren, ist durch einen konkreten Abrüstungsbeitrag, in dem Bundeswehrfahrzeuge hier unschädlich gemacht werden. Das ist in Hamburg im Dezember 2007. Solcher Beispiele gibt es ja noch mehr. Ich wollte kurz aus dem Bekennerinnen-Schreiben zitieren. Die Gruppe Militante Konversion schreibt dazu: Die Hochschule der Bundeswehr ist seitdem militärische Ausbildungsstätte für Zeit- und Berufsoffiziere. Sie ist darüber hinaus auch eine militärische Einrichtung für Kriegsforschung. Hier werden strategische Planspiele entwickelt und die Effektivität von Besatzungsregimen und Aufstandsbekämpfungsmaßnahmen erforscht. Hier werden die taktischen Möglichkeiten neuer Waffentechnologien simuliert, die sozialen, politischen und militärischen Auswirkungen veränderter globaler und regionaler Machtkonstellationen untersucht und für die militärischen Konzeptionen von Bundeswehr und NATO nutzbar gemacht. Hier wird zwar nicht das Kanonenfutter abgerichtet, hier werden aber die Strategen, Administratoren und Kommandeure für staatliches Morden gezüchtet. Ein anderer Punkt, an dem angesetzt werden kann, die Präsenz von Bundeswehr oder die Normalität von Bundeswehr und Krieg im öffentlichen Raum zu markieren, ist, indem man Soldaten, oder indem, auch das hat ja eine lange Tradition, Soldatendenkmäler nicht nur aufgesucht, sondern tatsächlich auch markiert werden. Hier ein Beispiel aus Hannover aus dem April 2008. Das war anlässlich der Verabschiedung der Soldatin der 1. Panzerdivision Hannover, unter anderem nach Afghanistan. Das hier ist der Karrieretreff der Bundeswehr in Düren, beziehungsweise die Aktivitäten dagegen. Da wurde der Marktplatz in Düren belagert. Das ist, finde ich, auch ein Beispiel dafür, inwiefern sich Städte auch gegenseitig ergänzen können in dem, was sie so tun, und gegenseitig anfragen können, nach Unterstützung anfragen können. Und das hat den Vorteil, und das wäre auch was, was ich zum Beispiel für Düsseldorf, Köln und Wuppertal vorschlagen würde, weil es ja zeitlich und räumlich gar nicht so weit auseinander ist, dass man Materialien gegenseitig benutzen kann und so weiter. Also ihr seht hier zum Beispiel eine Wiederholung dessen, was sich bei Arbeitsamtsaktionen oder anderswo schon gezeigt hat, dieses Plakat, das aufgenommen wurde, oder das Transparent, dessen Foto aufgenommen wurde bei der Gelöbnisfeier. Das nur als Beispiel. Ja, hier ist zu viel Beschreibung. Also auf dem Schulhof der Mohn-Berufsschule, wo im Rahmen des Landesturnfestes ein Karrieretreff. Und Karrieretreff heißt eben, es ist nicht nur der Infotruck, sondern es ist tatsächlich auch noch allerhand Gerüst dabei, mehr Informationsmaterial und so weiter aufgebaut wurden, wurde der Karrieretreff von der Clowns Army begrüßt. Deren Statement seht ihr hier unten, dass sie eben ja, mit Staubwedeln und Wasserpistolen die eingestaubten Kriegsgedanken wegwedeln wollen. Die Bundeswehr tritt aber auch bei Kinderfesten auf, also so wie teilweise auch bei Stadtfesten bestimmte Bereiche eindeutig für Kinder offen sind und Kinder dazu eingeladen werden, Kriegsgerät zu betreten und zu benutzen, scheut sich die Bundeswehr auch nicht, bei Kinderfesten ganz gezielt aufzutreten, so in Ostfriesland, in Leer im Juli 2007. Und da haben ganz wenige Leute gereicht, um den Auftritt zu verhindern. 6 Antimilitaristinnen sind hingegangen und haben die Sani-Einheit der Bundeswehr beim Aufbau eines Infozeltes auf diesem Kinderfest gestört. 5 dieser 6 Personen haben dafür gesorgt, dass die aufgebauten Zeltteile sofort im See, in einem nahegelegenen See, entsorgt wurden, während die 6. Person Plakate aufgehangen hat, auf denen zu lesen war, dass Soldaten gegen Kinder oder Mörder auf die Gehwege gesprüht wurde. Und obwohl im Vorfeld jegliches Gesprächsangebot von Seiten der Bundeswehr, aber auch der Veranstalterin dieses Kinderfestes abgelehnt wurden, konnte dann mit allein 6 Leuten irgendwie ein Kompromiss ausgehandelt werden, nämlich der, dass die Bundeswehr auf den Aufbau des Infozeltes und die Teilnahme an der Veranstaltung verzichtet. Und im Gegenzug wurden dann die angebrachten Plakate und Parolen entfernt. Leipziger Buchmesse, das ist wahrscheinlich sehr vielen bekannt, dass da, wie auch auf anderen Messen, die Bundeswehr einen eigenen Stand hatte, und zwar den größten Stand, direkt neben den Comic- und Jugendbuchverlagen. Ähnlich wie schon in dem Jahr davor, also 2003, kommt es 2004 zu massiven Protesten, an denen sich auch Verleger, also 200 Verleger, an denen sich Autoren und Messebesucher, die jetzt nicht organisiert sind, beteiligen und vom Stand werden aber von Feldjägern und der Polizei so massiv angegangen und vom Stand vertrieben, dass man so einen Aufruhr, also hier seht ihr ein Foto davon, dass man so einen Aufruhr offenbar in nächster Zeit gescheut hat und seitdem die Leipziger Buchmesse meidet. Also es gibt keine Bundeswehrstände mehr auf der Leipziger Buchmesse. Ein weiteres Beispiel ist die Abiturientenmesse, das war jetzt neulich in Köln in den Messehallen. Da haben sich Leute kurzerhand überlegt, Mensch, lass uns doch einfach die schnell eingreifende Putztruppe bilden und einfach nicht lange fackeln und alles, was wir dort so finden, soll ja schließlich aufgeräumt und sauber sein, in Mülltüten zu entsorgen. Nach dem Motto, alles muss raus. Das ist jetzt sehr Köln-spezifisch. Kardinal Meißner, also wie schon am Anfang erwähnt, hält jedes Jahr seinen Soldatengottesdienst. Vielleicht ist es trotzdem nochmal ganz spannend, da hinzugucken. Im ersten Jahr gab es, im Januar 2007, gab es in erster Linie Demonstrationen, Transparente und so weiter, oder eine Kundgebung, Transparente und so weiter vor vor dem Kölner Dom, der auch wirklich massiv besucht wird, auch nicht nur von Bundeswehrsoldaten, auch von politischer Prominenz und von Soldaten und Soldatinnen aus anderen Ländern. Und es gab eine Zeitung, die ist hier links zu sehen. Im Januar 2008, wieder beim Soldatengottesdienst, kommt es innerhalb des Kölner Doms, bei dem Verteidigungsminister und Kardinäle und überhaupt anwesend sind, zu Protesten. Ja, Leute als Skelette verkleidet bedanken sich im Namen des Todes für die gesegnete Ernte und gehen dann auch gut sichtbar, sodass sich auch der Anfang der Predigt verzögert hat, durch den Kölner Dom und aus dem Kölner Dom. Und obwohl es vielleicht sehr köln-spezifisch ist, ist das trotzdem ein Beispiel dafür, inwiefern sich bestimmte Gelegenheiten, bestimmte Events auch anbieten, um bestimmte Proteste zu traditionalisieren, sowas wie in den Arbeitsämtern. Und auch in diesem Jahr gab es wieder Proteste, da wurde während der Eröffnungsworte von Kardinal Meißner Spiel mir das Lied vom Tod eingespielt. Ja. Weiteres Beispiel für eine Möglichkeit, die Bundeswehr im öffentlichen Raum anzugehen, da wo sie sich zeigt, ist die Militärmusik, mit der die Bundeswehr, ja, sowas wie ihr Militainment in die Zivilgesellschaft trägt. Unter anderem übrigens auch am Donnerstag, am kommenden Donnerstag im Wuppertal, also wenn euch langweilig ist, könnt ihr da gerne hinkommen. Im November 2007 wurde das Adventskonzert des Bundeswehrmusikkorps in Hannover besetzt. Das hier ist wieder ein Beispiel aus Köln. Da ist die Bundeswehr auch zu einer Aufnahme in die Philharmonie gegangen. Die Philharmonie hat in Köln die architektonische Besonderheit ist unterhalb der Domplatte gebaut. Das heißt, wenn man ordentlich laut ist obendrauf, ist es unten nicht mehr möglich, ungestört der Musik zu lauschen. Das heißt, es war relativ unaufwendig, dort eben das Konzert zumindest nicht ungestört ablaufen zu lassen. Schön auch dieser Beitrag aus Münster. Da hatte sich die Bundeswehr oder das Bundeswehrmusikkorps in einem Flüsschen aufgebaut und vor diesem Flüsschen ist ein Piratenboot auf- und abgeschippert. Das war im Westfälischen Rheine irgendwie, also im Hintergrund gab es auch noch einen Infotruck. Und eben drauf in Münster und sind eben vor dieser Emsbühne auf und ab geschippert mit dem Transparent, auf dem zu lesen stand, spiel mir das Lied vom Tod, Bundeswehr wegrockern, wegrocken, und nach einer Zeit ist halt das DLRG, das ist die Frage, ob sie sich auch sozusagen an zivil-militärischer Zusammenarbeit beteiligen, hingegangen, dann hat sie weggeschleppt und derweil wurden eben Flugblätter auf der Tribüne verteilt. Ja, das ist eine Auflistung der Städte, in denen es Bundeswehr-Wegtreten-Aktionen oder im weitesten Sinne Bundeswehr-Wegtreten-Aktionen, wenn man es als Label begreift, aufgeführt sind. Düsseldorf steht auch da. Und Bundeswehr-Veranstaltungen wurden in diesen Städten eben gesprengt, blockiert, umgestaltet oder, und das ist das Schönste, dann kurzfristig abgesagt. Ja. Das ist der Beitrag von Bundeswehr Wegtreten. Jetzt würde ich an dich übergeben. Ja, ich erzähle so ein bisschen was über DHL. DHL kennt ja sicherlich alle oder die meisten zumindest von euch, aber alle was damit zu tun, weil DHL ist halt die Firma, die Pakete, Briefe und so weiter transportiert. DHL ist eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Bundespost und hat, also früher war es die Deutsche Post selber. Ich glaube, ab den 80er Jahren wurde ab 90er Jahre wurde DHL gegründet und ausgegliedert. Die haben schon immer die Feldpost transportiert, also Feldpost, die Post für die Soldaten innerhalb der Bundeswehr. Seit 2002 sind sie aber halt auch im Ausland aktiv, haben da auch bis zu 50 Kilogramm schwere Militärgüter transportiert, also nicht mehr nur Feldpost, sondern halt auch direkte militärische Geräte, beispielsweise Waffen und so weiter. Sie waren 2003 der erste Servicepartner der US-Armee im Irak, haben also auch für die US-Armee sowie für die britische Armee die gesamte Feldpost sowie weitere Serviceleistungen erbracht. Und die DHL hat sich jetzt für einen sehr großen Auftrag der Bundeswehr beworben. Die Bundeswehr sourced, also gliedert auch immer weitere Teile ihrer Arbeit aus. Das geht von Wäsche waschen bis was weiß ich nicht hin. Allerdings noch keine militärischen Aktionen, wie es beispielsweise die US-Armee macht mit den ganzen Söldnerfirmen. So was macht die Bundeswehr im Moment noch nicht. Aber halt ihre Logistikabteilung. Das ist ein milliardenschwerer Auftrag, der auch jetzt in Kürze entschieden wird. Und DHL hat die besten Voraussetzungen, das zu bekommen. Hier sind ein paar Fotos von solchen Sachen. Hier rechts ist der Mann von der DHL und rechts von der Bundeswehr, von dem Logistikunternehmen der Bundeswehr, weil selbst das wurde ausgegliedert aus dem direkten Bereich der Bundeswehr. Und wie gesagt, man sieht, was hier alles passiert. Der Flughafen Leipzig ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Dort ist der europäische Umschlagplatz der US-Armee für militärische Güter, aber halt auch ein großer Umschlagplatz für die DHL, also über Flughafen Leipzig, wo dann mittlerweile DHL auch zu 50% beteiligt ist, wird die gesamte Feldpost, aber halt auch die zukünftigen Service-Sachen verteilt. Wie gesagt, DHL ist überall bekannt, man kommt an ihnen nicht vorbei, sie sind überall im öffentlichen Raum auch präsent und das eröffnet natürlich auch einige Möglichkeiten. Hier ist so ein Beispiel für so eine Feldpostabteilung innerhalb einer Bundeswehrkaserne. Also die Feldpost wird verbilligt transportiert, also müssen nicht 55 Cent für einen Brief zahlen wie wir alle, sondern wesentlich billiger. Und es wird halt seit neuestem, seit ungefähr einem Jahr, eine konkrete zivil-militärische Zusammenarbeit forciert. Hier rechts sieht man, man sieht es jetzt leider nur sehr klein, ein Plakat, was ich glaube 4000-fach in Poststellen aussehen, was für die militärische Abteilung der DHL geworben hatte, also für diese Feldpost-Sachen. Hier sind ein paar weitere Sachen, wie gesagt, die Station, die ihr auch mittlerweile alle kennt, diese Paketstation und halt auch Aktionen dort gegen. Dort wurde halt teilweise mit roter Farbe, teilweise mit grüner Farbe, also rot natürlich für Blut, grün für Militär, das kenntlich gemacht, dass halt die DHL ein militärischer Partner ist. Die DHL versucht nämlich genau ihre militärische Arbeit möglichst nicht großartig an die Öffentlichkeit kommen zu lassen, sondern versucht das eher im Kleinen und halt mit solchen Aktionen soll das halt auch an die Öffentlichkeit gebracht werden. Dazu gab es auch die Veränderung des Logos, also das deutsche DHL, halt deutsche Heereslogistik. Was heißt eigentlich? Was heißt DHL eigentlich? Sind irgendwie drei nicht. Namen, irgendwie ja. So was wie Dawson, Hedges, Long oder so, also irgendwelche Namen hintereinander irgendwie so geben. Wir hatten hier im Zentrum ja auch schon mal kurzfristig die Aufkleber, die alle sehr, sehr schnell weg waren. Und vielleicht hat der ein oder andere ja schon mal einen dieser Aufkleber an einem Briefkasten gesehen. Hier sind ein paar weitere Aktionen, die es halt gab zu DHL. Ihr seht auch, wir haben in Düsseldorf beim antimilitaristischen Stadtrundgang darauf hingewiesen, was die DHL ist, was die DHL auch mit der Bundeswehr zusammen macht und was sie auch zukünftig machen möchte. In anderen Städten gab es halt auch eine Verschönerung der Briefkästen oder halt der Paketstationen. Es gab aber halt auch im Januar in Berlin, dass ein DHL-Transporter abgefackelt wurde. Für weitere Informationen gibt es halt diese Kampagnenseite, das ist ganz einfach zu merken, dhl.blogspot.de. Dort sind die ganzen Aktionen und Aktivitäten, aber auch weitere Informationen über die DHL enthalten. Kommt jetzt noch was? Ja. Das sind. Ja gut, also ihr habt gesehen, heute ist eigentlich der Aktionstag. Wir haben uns aber entschlossen, halt nicht was bei der DHL zu machen, sondern halt einen gesamten Nachmittag zu machen zu ganz verschiedenen Themen, wo halt die DHL nur ein kleiner Teil ist. Des Weiteren gibt es auch Plakate, ich glaube zwei oder drei liegen auch noch hier, die ihr gerne verkleben könnt. Alle anderen sind halt auch weg, um halt auch in der Öffentlichkeit das mehr deutlich zu machen, was eigentlich die DHL für eine Firma ist und dass sie halt nicht nur Briefe und Pakete verschickt, sondern halt auch militärische Güter. Und der Plakatwettbewerb ist auch noch nicht abgeschlossen. Also sollte sich jemand noch daran beteiligen wollen mit einem Entwurf, einfach fleißig verschicken. Ja. Wir wollten jetzt zum Abschluss noch den Rekrutierungs-, also Anti-Rekrutierungs-, achso, Entschuldigung. Ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen zu den Vorträgen oder Anmerkungen? Zu dieser, zum ersten Vortrag zur NATO habe ich noch die Frage, ist das aber nicht gerade umstritten, also wenn Frankreich wieder in die NATO kommt, bestehen sie nicht gerade darauf, ihr Atomprogramm unabhängig zu lassen? Und das war doch auch einer der Gründe, warum sie damals ausgetreten aus der NATO, weil sie zur Atommacht geworden sind und sich da quasi als Akteur zwischen den Blöcken zum einen präsentieren wollten und zum anderen halt als ja, als Atommacht auch über ihre Bomben selber entscheiden wollten. Ja, das ist ja gerade die große Diskussion in Frankreich selber. Also diese Diskussion geht wirklich von ganz links bis ganz rechts, dass man ja, indem man wieder in die NATO als vollständiges Mitglied eintritt und aktiv wird, dass man dann ja eine nationale Souveränität aufgibt. Das wird gerade sehr stark kritisiert. Aber die Bedingung war halt für die Wiederaufnahme, dass halt Frankreich die alleinige Kontrolle über die Atomwaffen abgibt und ein gleichberechtigter Partner, sage ich jetzt mal, in diesen militärischen Strukturen der NATO wird. Noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Sonst zeigen wir halt diesen Bundeswehr-Wegtreten-Trailer.